Abschnitt 2 aus David Copperfield, Band 7, von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 39. Kapitel: Wickfield und Heep. Meine Tante, wahrscheinlich besorgt über meine fortdauernde Niedergeschlagenheit, stellte sich, als ob ihr sehr viel daran läge, wenn ich nach Dover ginge, um zu sehen, wie es mit dem Häuschen, das vermietet werden sollte, stände, und um mit dem gegenwärtigen Inwohner eine Verlängerung des Kontrakts abzuschließen. Janet war in Mrs. Strongs Dienst übergegangen, wo ich sie jeden Tag sah. Als sie von Dover wegzog, war sie ungewiss gewesen, ob sie die Lossagung von der Menschheit, in der sie erzogen worden, dadurch zur Vollendung bringen sollte, dass sie einen Lotsen heiratete, aber sie entschied sich dagegen. Nicht gerade aus Prinzip, sondern weil er ihr nicht gefiel. Obgleich es mir einiges kostete, Miss Mills zu verlassen, so ging ich doch ziemlich gern auf den Plan meiner Tante ein, da er mich instand setzte, ein paar ruhige Stunden mit Agnes zu verleben. Ich frug bei dem guten Doktor an, wegen eines Urlaubs von 3 Tagen, und da der Doktor sich dazu bereit erklärte, ich sollte noch länger wegbleiben, aber meine Energie wollte sich damit nicht einverstanden erklären, so entschloss ich mich, die kleine Reise anzutreten. Wegen meiner Pflicht in den Commons hatte ich mir keine großen Skrupel zu machen. Die Wahrheit zu gestehen, wir kamen allmählich in keinen sehr guten Geruch bei den angesehenen Proktoren und sanken rasch zu einer sehr zweifelhaften Stellung herab. Das Geschäft war unter Mr. Jorkins, ehe Mr. Spenlow eingetreten, nicht sehr bedeutend gewesen, und obgleich es sich durch den Eintritt des Letzteren und durch den Glanz, den derselbe zur Schau trug, gebessert hatte, so hatte es doch keine genügende, solide Grundlage, um ohne Schaden einen solchen Schlag wie den plötzlichen Verlust seines eigentlichen Leiters zu vertragen. Es sank sehr schnell. Mr. Jorkins war trotz seines Rufes im Geschäft ein nachlässiger, unfähiger Mann, dessen Ruf in der Stadt nicht geeignet war, das Geschäft zu heben. Ich kam jetzt unter seine Leitung, und als ich sah, wie er zur Tabaksdose griff und das Geschäft ruhig gehen ließ, bedauerte ich die 1000 Pfund meiner Tante mehr denn je. Aber das war nicht das Schlimmste. In den Commons gab es eine Anzahl Personen, die, ohne selbst Proktoren zu sein, doch Rechtsgeschäfte übernahmen und sich zu deren Besorgung gegen eine Entschädigung die Namen von wirklichen Proktoren liehen, und es gab eine ziemliche Anzahl solcher Personen. Da unsere Firma jetzt Beschäftigung um jeden Preis bedurfte, so verbanden wir uns mit dieser noblen Schar und suchten durch allerlei Verlockungen, diese mittels Personen zu bewegen, uns Arbeit zu verschaffen. Trauscheine und die Bestätigung weniger wichtiger Testamente waren uns das Liebste und lohnten am besten, und die Bewerbung um dieselben ging sehr lebhaft. In allen Eingängen der Commons lauerten Aufpasser mit der strengsten Instruktion, alle Personen in Trauer und alle Herren, die etwas verschämt aussahen, anzufallen und sie nach dem Büro zu bringen, für die ihre Auftraggeber Geschäfte betrieben. So gut wurden diese Instruktionen beobachtet, dass ich selbst, ehe man mich kannte, 2-mal in die Expedition unseres Hauptgegners geschleppt wurde. Da die widerstehenden Interessen dieser Aufpasser ganz geeignet waren, die Gefühle in Aufregung zu versetzen, so waren Kollisionen nicht selten. Und die Commons hatten sogar das Ärgernis zu ertragen, dass unser Hauptaufpasser, der früher im Weingeschäft und später Mäkler gewesen, einige Tage lang mit einem blauen Auge herumging. Jedem dieser Aufpasser war es ein kleines, einer alten Dame in Trauer höflich aus dem Wagen zu helfen, jeden Proktor, nachdem sie fragte, tot zu machen, seinen Brotherrn als den rechtmäßigen Nachfolger dieses Proktors darzustellen und die alte Dame, manchmal sehr gerührt, nach dem Büro seines Brotherrn zu bringen. Viele Gefangene wurden mir in dieser Weise vorgeführt. Hinsichtlich der Trauscheine war der Wetteifer so groß, dass ein Herr von blödem Charakter, welcher einen solchen Schein brauchte, sich bloß dem ersten Aufpasser zu ergeben brauchte oder um sich boxen lassen konnte, so dass er die Beute des Stärkeren wurde. Ich glaube, dieses System besteht jetzt noch fort. Als ich zuletzt in den Commons war, stürzte ein höflicher Mann mit einer weißen Schürze unter einem Torwege hervor auf mich los, flüsterte mir das Wort Trauschein ins Ohr und war nur sehr schwer abzuhalten, mich anzupacken und zu einem Proktor zu tragen. Von dieser Abschweifung wollen wir nach Dover zurückkehren. Ich fand in dem Häuschen alles in dem besten Zustande und sah mich in den Stand gesetzt, meine Tante mit der Nachricht zu erfreuen, dass der Mietsmann ihre Fehde fortsetzte und unaufhörlich Krieg mit den Eseln führte. Nachdem ich mein kleines Geschäft abgemacht und eine Nacht dort geblieben war, machte ich mich zeitig früh nach Canterbury auf den Weg. Es war jetzt wieder Winter, und der frische, kalte, windige Tag und die ausgedehnten Dünen stärkten meine Hoffnung ein wenig. In Canterbury angekommen, schlenderte ich mit einem stillen Vergnügen, das mein Gemüt beruhigte und mein Herz erleichterte, durch die alten Straßen. Ich fand die alten Schilder, die alten Namen über den Läden, die alten Leute in denselben wieder. Es schien mir seit meiner Schulzeit so viel Zeit verflossen zu sein, dass ich mich wunderte, dass der Ort sich so wenig verändert hatte, bis ich bedachte, wie wenig ich mich selbst verändert hatte. Seltsam. Den beschwichtigenden Zauber, den ich nicht von Agnes trennen konnte, schien selbst die Stadt zu teilen, wo sie wohnte. Die ehrwürdigen Domtürme und die alten Dohlen und Krähen, deren Stimmen hoch oben aus der Luft sie noch ernster machten, als vollständiges Schweigen getan hätte, die verfallenen Portale, früher besetzt mit Bildsäulen, die jetzt längst herabgefallen und zu Staub geworden waren, wie die ehrwürdigen Pilger, welche sie ehedem angeblickt, die stillen Winkel, wo viel hundertjähriger Efeu über spitze Giebel und halb verfallene Wände sich schlang, die alten Häuser, die idyllische Landschaft von Feld, Obst, Hain und Garten, überall und auf allem ruhte dieselbe still, heitere Luft, derselbe ruhige, sinnige, sänftigende Geist. Als ich in Mr. Wickfields Haus trat, fand ich in der kleinen Stube im Erdgeschoss, wo früher Uriah Heep zu sitzen pflegte, Mr. Micawber eifrig mit Schreiben beschäftigt. Er war seinem jetzigen Stande gemäß schwarz angezogen und thronte feierlich in dem kleinen Stübchen. Mr. Micawber freute sich außerordentlich, mich zu sehen, war aber auch etwas verlegen. Er wollte mich sogleich zu Uriah führen, aber ich schlug es aus. »Ich kenne das Haus von früher, wissen Sie«, sagte ich, »und werde mich schon hinauffinden. Wie gefällt Ihnen das Hughes, Mr. Micawber?« »Lieber Copperfield«, entgegnete er, »für einen Mann, der ausgestattet ist mit den höheren Gaben der Fantasie, ist die Überladung von Einzelheiten, die den juristischen Studien eigentümlich ist, einigermaßen unangenehm. Selbst in unserer Geschäftskorrespondenz«, sagte Mr. Micawber mit einem Blick auf ein paar Briefe, die er eben schrieb, »ist es dem Geiste nicht erlaubt, sich zu einer höheren Form des Ausdrucks aufzuschwingen.« Aber dennoch ist es ein großartiges Studium, ein großartiges Studium. Er teilte mir dann mit, dass er Uriah Heeps ehemalige Wohnung gemietet habe und dass sich Mrs. Micawber freuen werde, mich wieder einmal in ihrem eigenen Hause zu empfangen. »Es ist eine bescheidene Wohnung«, sagte Mr. Micawber, »um einen Lieblingsausdruck meines Freundes Heep zu gebrauchen. Aber sie kann der erste Anfang zu einer anspruchsvollen häuslichen Einrichtung werden.« Ich frug ihn, ob er bis jetzt Ursache habe, mit seines Freundes Heep Behandlung zufrieden zu sein. Er stand auf, um zu sehen, ob die Tür gehörig verschlossen sei, ehe er mit leiserer Stimme antwortete, Lieber Copperfield, ein Mann, der unter dem Druck pekuniärer Verlegenheiten schmachtet, ist gegen die Mehrzahl der Menschen im Nachteil. Dieser Nachteil wird nicht vermindert, wenn dieser Druck die Annahme von pekuniären Entschädigungen nötig macht, ehe diese Entschädigungen eigentlich fällig sind. Ich kann bloß sagen, dass mein Freund Heap auf Ansuchen, die ich nicht weiter zu berühren brauche, in einer Weise geantwortet hat, die ebenso sehr seinem Kopfe wie seinem Herzen zur Ehre gereichen muss. Ich hätte nicht geglaubt, dass er mit seinem Gelde so freigebig ist, bemerkte ich. »Verzeihen Sie«, sagte Mr. Micawber mit gezwungener Miene, »ich spreche von meinem Freund Heap, wie ich ihn kennengelernt habe.« »Es freut mich, dass Sie ihn von so guter Seite kennengelernt haben«, gab ich zurück. »Sie sind sehr gütig, lieber Copperfield«, sagte Mr. Micawber und summte ein Lied vor sich hin. »Sehen Sie Mr. Wickfield häufig?«, frug ich, um von etwas anderem zu sprechen. »Nicht oft«, sagte Mr. Micawber leichthin. »Mr. Wickfield ist, darf ich wohl sagen, ein Mann von vortrefflichen Absichten, aber er ist...« »Mit einem Wort, er ist invalid. Ich fürchte, sein Kompagnon will ihn dazu machen«, sagte ich. »Lieber Copperfield«, sagte Mr. Micawber, nachdem er ein paar Mal unruhig auf dem Stuhle hin und her gerutscht, »erlauben Sie mir eine Bemerkung. Ich bin hier in einer Vertrauensstellung. Ich bin hier in einer verantwortlichen Stellung. Die Besprechung mancher Gegenstände selbst mit Mrs. Micawber, solange die Teilnehmerin an den verschiedenen Wechselfällen meines Lebens und eine Frau von bemerkenswerter Klarheit des Geistes, ist meiner Überzeugung nach unverträglich mit den Funktionen, welche mir jetzt obliegen. Ich wollte mir daher auch die Freiheit nehmen, Ihnen vorzuschlagen, dass wir in unserem freundschaftlichen Verkehr, welcher, hoffe ich, nie gestört werden wird, eine Linie ziehen. Auf der einen Seite dieser Linie, sagte Mr. Micawber und stellte sie auf dem Pult mit dem Lineal dar, ist der ganze Bereich des menschlichen Geistes mit einer unbedeutenden Ausnahme. Auf der anderen ist diese Ausnahme, nämlich die Angelegenheiten der Herren Wickfield und Heap mit allem, was dazugehört. Ich glaube, der Gefährte meiner Jugend wird es mir nicht übel nehmen, wenn ich seiner kälteren Überlegung diesen Vorschlag mache. Obgleich ich an Mr. Micawber eine unruhige Veränderung bemerkte, die ihn in Spannung erhielt, als ob seine neuen Pflichten ihm nicht passten, fühlte ich doch, dass ich kein Recht hatte, mich für beleidigt zu halten. Es schien ihn zu erleichtern, als ich ihm dies sagte, und er schüttelte mir herzlich die Hand. »Ich bin ganz entzückt von Miss Wickfield. Verlassen Sie sich darauf, Copperfield«, sagte Mr. Micawber. »Sie ist eine ganz ausgezeichnete junge Dame von merkwürdigen Reizen und Tugenden. Auf Ehre«, sagte Mr. Micawber, indem er sich die Hand küsste und sich mit der höflichsten Miene von der Welt verbeugte. »Ich bete Miss Wickfield an.« »Das wenigstens freut mich«, sagte ich. »Lieber Copperfield, wenn Sie uns nicht an jenem angenehmen Nachmittag, den wir bei Ihnen zuzubringen das Vergnügen hatten, versichert hätten, dass D-Punkt Ihr Lieblingsbuchstabe sei«, sagte Mr. Micawber, »so würde ich jedenfalls glauben, A-Punkt hätte es sein müssen. Wir alle kennen ein Gefühl, das uns manchmal überrascht, als ob wir das, was wir sagen und tun, schon früher vor langer Zeit gesagt und getan hätten, als ob wir vor uralter Zeit dieselben Gesichter, Gegenstände und Verhältnisse um uns gesehen, als ob wir vollkommen vorauswüssten, was jetzt gesagt würde, als ob wir uns dessen plötzlich erinnerten. Diese geheimnisvolle Empfindung war nie stärker in mir als jetzt, wo Mr. Micawber diese Worte sprach. Ich verabschiedete mich von ihm für jetzt und trug ihm die besten Grüße an alle zu Hause auf. Als er sich wieder auf den Stuhl setzte, die Feder nahm und den Kopf in dem steifen Halstuch zurechtsetzte, um bequemer schreiben zu können, erkannte ich klar, dass seit seiner neuen Beschäftigung zwischen ihm und mir sich eine Schranke erhoben hatte, die unseren Verkehr einen ganz anderen Charakter gab. Es war niemand in dem altertümlichen Besuchszimmer, obgleich es Spuren von Mr. Heeps Vorhandensein zeigte. Ich blickte in das Zimmer, in dem immer noch Agnes wohnte, und fand sie neben dem Feuer an einem hübschen, altmodischen Pulte schreibend sitzen. Mein Schatten veranlasste sie aufzublicken. Welch ein Genuss, die Ursache der freudigen Veränderung auf ihrem aufmerksamen Gesicht und der Gegenstand dieses lieblichen Blickes und Willkommens zu sein. »Ach, Agnes«, sagte ich, als wir nebeneinander saßen, »ich habe dich neuerlich so sehr entbehrt.« »Wirklich?« gab sie zur Antwort. »Wieder? Und so bald?« Ich schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht, wie es ist, Agnes. Mir ist, als ob mir eine geistige Eigenschaft fehlte, die ich eigentlich besitzen sollte. Du warst in der schönen alten Zeit hier so gewohnt, für mich zu denken, und es kam mir so natürlich vor, in dir meine Beraterin und meine Stütze zu sehen, dass ich wahrhaftig glaube, ich habe sie nicht erworben.« »Und was für eine Eigenschaft ist das?« sagte Agnes heiter. »Ich weiß nicht, wie ich sie nennen soll«, entgegnete ich. »Ich glaube, ich besitze Ausdauer und ernstes Streben.« »Gewiss«, sagte Agnes. »Und Geduld, Agnes?« frug ich mit einigem Zögern. »Ja«, entgegnete Agnes lachend, »leidlich. Und doch«, sagte ich, »fühle ich mich manchmal so unglücklich und bin so schwankend und unentschlossen in meiner Fähigkeit, mich zu beruhigen, dass mir etwas fehlen muss. Selbstvertrauen möchte ich es nennen. Nenne es so, wenn du willst«, sagte Agnes. »Nun sieh her«, fuhr ich fort. »Du kommst nach London, ich vertraue auf dich und ich habe sofort ein Ziel und eine Laufbahn offen vor mir. Umstände lenken mich von dem Wege ab und ich komme hierher und in einem Augenblick bin ich anders geworden. Die Verhältnisse, die mir Schmerz machten, haben sich nicht verändert, seit ich im Zimmer bin, aber in dieser kurzen Zeit hat sich ein Einfluss meiner bemächtigt, der mich, wer weiß wie viel, zum Besseren verändert. Was ist das? Worin besteht dein Geheimnis, Agnes?« Sie senkte den Kopf und sah ins Feuer. »Es ist ganz wie sonst«, sagte ich. »Lache nicht, wenn ich sage, es war immer im Kleinen so, wie es jetzt im Größern ist. Meine alten Sorgen waren Unsinn und jetzt sind sie ernst. Aber so oft ich meine Adoptivschwester verlasse«, Agnes sah mich an mit einem so himmlischen Gesicht und gab mir ihre Hand, welche ich küsste. »Wo du mir gefehlt hast, Agnes, um mir gleich zu Anfang zu raten und billigend zur Seite zu stehen, da ging ich stets in der Irre und geriet in allerlei Schwierigkeiten. Wenn ich endlich zu dir kam, wie immer, da fand ich Frieden und Glück. Ich komme jetzt heim wie ein müder Reisender und ein so seliges Gefühl der Ruhe erfüllt mich.« Ich fühlte so tief, was ich sagte, und es rührte mich so aufrichtig, dass mir die Stimme versagte und ich das Gesicht mit den Händen bedeckte und in Tränen ausbrach. Ich schreibe die Wahrheit. Ich fühlte nichts von allen Widersprüchen und Inkonsequenzen, die ich mit so vielen anderen gemein hatte. Nichts von dem, was ganz anders und viel besser hätte sein können, nichts von dem, was ich getan und wo ich der Stimme meines Herzens nicht gehorcht hatte. Ich wusste nur, dass es mein heiligster Ernst war, wenn ich die Ruhe und den Frieden, den Agnes Nähe mir brachte, fühlte. Mit ihrer stillen, schwesterlichen Weise, ihrem sanft leuchtenden Auge, ihrer mild tönenden Stimme und der lieblichen Fassung, die schon von meiner Jugendzeit ihre Wohnung zu einem Heiligtum für mich gemacht hatte, machte sie mich bald meine Schwäche vergessen und veranlasste mich, ihr alles zu erzählen, was seit unserem letzten Zusammentreffen geschehen war. »Und jetzt habe ich dir auch weiter kein Wort mehr zu sagen, Agnes«, sagte ich, als ich fertig war. »Jetzt vertraue ich auf dich.« »Aber du darfst nicht allein auf mich vertrauen, Trotwood«, entgegnete Agnes mit einem angenehmen Lächeln. »Du hast noch jemand anders.« »Dora«, sagte ich, »gewiss.« »Ja, ich habe dir noch nicht gesagt, Agnes«, sagte ich mit einiger Verlegenheit, »dass man auf Dora eigentlich schwer um alles in der Welt wollte ich nicht sagen, vertrauen kann, denn sie ist ein Engel an Reinheit und Wahrheit. Aber sie ist schwer, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, Agnes. Sie ist ein schüchternes kleines Wesen und leicht außer Fassung zu bringen. Vor einiger Zeit, kurz vor ihres Vaters Tode, als ich es angemessen fand, ihr zu sagen, aber ich will es dir ausführlich erzählen, wenn du Geduld dazu hast. Ich erzählte Agnes von meinen Eröffnungen über meine Armut, von dem Kochbuch, von dem Rechnungsführen und allem Übrigen. »Oh, Trotwood«, sagte sie mit einem Lächeln, »ganz deine alte, ungestüme Weise. Du kannst ganz ernstlich in der Welt vorwärts streben, ohne so ungestüm bei einem schüchternen, liebenden, unerfahrenen Mädchen zu sein. Arme Dora!« Ich hatte noch nie so liebliche und freundliche Milde in einer Stimme klingen hören als in diesen Worten. Es war, als ob ich sähe, wie sie bewundernd und zärtlich Dora umarmte und mich stillschweigend durch ihren schwesterlichen Schutz wegen meines Ungestüms, mit dem ich das kleine Herzchen erschreckt, tadelte. Es war mir, als ob ich sähe, wie Dora in ihrer ganzen bezaubernden Kunstlosigkeit Agnes liebkoste und ihr dankte und mit kindlicher Zärtlichkeit sie gegen mich anrief und mich mit ihrer ganzen Unschuld liebte. Ich war gegen Agnes so dankbar und bewunderte sie so sehr. Ich sah in einer schönen Zukunft die beiden nebeneinander als Freundinnen, jede der andern zur Zierde gereichend. »Was soll ich nun tun, Agnes?« frug ich, nachdem ich eine Zeit lang ins Feuer geblickt hatte. »Was wäre wohl das Rechte?« »Meiner Meinung nach wäre der ehrenhafteste Weg, an die beiden Damen zu schreiben,« sagte Agnes. »Meinst du nicht auch, dass jedes Geheimnis ein unwürdiges Verfahren wäre?« »Ja, wenn du es meinst,« sagte ich. »Ich kann solche Sachen nur schlecht beurteilen,« entgegnete Agnes mit bescheidenem Zögern, »aber meinem Gefühl nach ist Heimlichkeit deiner nicht würdig.« »Meiner nicht würdig in der zu hohen Meinung, die du von mir hast, Agnes, fürchte ich,« sagte ich. »Deiner nicht würdig bei der Offenheit deines Charakters,« entgegnete sie, »und deshalb würde ich an diese beiden Damen schreiben. Ich würde so einfach und offen als möglich alles Vorgefallene erzählen und würde sie um Erlaubnis bitten, sie manchmal in ihrem Hause besuchen zu dürfen.« »Da du jung bist und dir eine Stellung im Leben erringen willst, so glaube ich, es wäre gut, wenn du sagtest, du würdest dich in alle Bedingungen fügen, die sie dir auferlegten. Ich würde sie bitten, dein Ersuchen nicht abzuschlagen, ohne erst mit Dora zu sprechen und mit ihr zu reden, wenn sie die Zeit für passend halten. Ich würde nicht zu leidenschaftlich sein,« sagte Agnes sanft, »oder zu viel versprechen. Ich würde mich auf meine Treue und Ausdauer verlassen und auf Dora. Aber wenn Sie Dora durch die Nennung meines Namens wieder ängstigen, Agnes,« sagte ich, »und wenn Dora anfängt zu weinen und nichts von mir sagt.« »Ist das wahrscheinlich?« frug Agnes. »Gott behüte sie, sie ist so leicht einzuschüchtern wie ein Vogel,« sagte ich. »Es wäre doch möglich. Oder wenn die beiden Miss Spenlows, ältliche Damen dieser Art sind manchmal wunderliche Leute, nicht Personen sind, an die man sich in dieser Weise richten könnte.« »Ich glaube nicht, Trotwood, dass ich das weiter in Betracht ziehen würde,« entgegnete Agnes und blickte mich mit ihren sanften Augen an. »Vielleicht wäre es besser, nur zu bedenken, ob man recht handelt und, wenn dies der Fall ist, es zu tun.« Ich hatte keine Zweifel mehr. Mit erleichtertem Herzen, obgleich mit einem tiefen Bewusstsein der hohen Wichtigkeit meiner Arbeit, widmete ich den ganzen Nachmittag dem Entwurf des Briefes und Agnes überließ mir zu diesem großen Zweck ihr Pult. Aber zuerst ging ich hinab, um Mr. Wickfield und Uriah Heep aufzusuchen. Uriah fand ich in einem neuen, nach frischer Tünche riechenden Zimmer, das in den Garten hinausgebaut war. Er sah in einem Haufen von Büchern und Papieren unaussprechlich gemein aus. Er empfing mich mit seiner gewöhnlichen kriechenden Weise und stellte sich, als ob ihm Mr. Micawber von meiner Ankunft nichts gesagt hätte, eine Vorspiegelung, die ich mir die Freiheit nahm, nicht zu glauben. Er begleitete mich in Mr. Wickfields Zimmer, welches der Schatten seines früheren Selbst war, denn es war, um das Zimmer des neuen Kompagnons auszustatten, vieler seiner Bequemlichkeiten beraubt worden. Hier stellte sich Uriah vor das Feuer, wärmte sich den Rücken und schabte mit der knochigen Hand am Kinn, während ich Mr. Wickfield begrüßte. »Sie bleiben bei uns, Trotwood, solange Sie in Canterbury sind«, sagte Mr. Wickfield, nicht ohne durch einen Blick Uriah um Beistimmung zu fragen. »Ist Platz für mich vorhanden?«, sagte ich. »Oh, gewiss, Master Copperfield. Ich sollte Mister sagen, aber das andere kommt mir so natürlich auf die Zunge«, sagte Uriah. »Ich würde gern Ihr altes Zimmer räumen, wenn Sie es haben wollten.« »Nein, nein«, sagte Mr. Wickfield, »warum sollten Sie sich Unannehmlichkeiten machen? Es ist noch ein anderes Zimmer da. Es ist noch ein anderes Zimmer da.« »Aber Sie wissen ja, ich würde es recht gern tun«, entgegnete Uriah mit einem Grinsen. Um der Sache ein Ende zu machen, erklärte ich nur, das andere oder gar kein Zimmer annehmen zu wollen. Dabei blieb es und ich nahm Abschied bis zum Mittag und ging wieder hinauf. Ich hatte gehofft, niemand anders zu finden als Agnes, aber Mrs. Heep hatte um Erlaubnis gebeten, sich und ihr Strickzeug neben das Feuer in diesem Zimmer bringen zu dürfen. Sie behauptete, es liege bei dem jetzigen Winde besser für ihren Rheumatismus als das Gesellschafts- oder das Speisezimmer. Obgleich ich sie fast ohne Reue der Barmherzigkeit des Windes auf der obersten Spitze des Domes hätte überlassen können, so machte ich doch eine Tugend aus der Notwendigkeit und begrüßte sie freundschaftlich. »Ich danke Ihnen allerergebens«, sagte Mrs. Heep in Antwort auf meine Frage nach Ihrem Befinden. »Ich befinde mich ziemlich wohl. Ich habe nicht viel Aufhebens zu machen. Wenn ich meinen Uriah gut etabliert sähe, könnte ich wohl nicht viel mehr erwarten. Wie meinen Sie wohl, dass mein Uri aussieht, Sir?« In meinen Gedanken sagte ich mir, er sähe so konfisziert wie immer aus, und antwortete ihr, dass ich keine Veränderung an ihm bemerke. »Oh, meinen Sie nicht, dass er sich verändert hat?« sagte Mrs. Heep. »Da muss ich mir die Freiheit herausnehmen, anderer Meinung zu sein. Meinen Sie nicht, dass er abgemagert ist?« »Nicht mehr als gewöhnlich«, entgegnete ich. »Wirklich nicht«, sagte Mrs. Heep, »aber Sie sehen ihn nicht mit dem Auge einer Mutter an.« Ihr Mutterauge war ein böses Auge für die übrige Welt, dachte ich, als ich ihm begegnete, so liebreich sie ihn auch ansehen mochte, und ich glaube, sie und ihr Sohn liebten sich wirklich. Es verließ mich und fiel auf Agnes. »Bemerken Sie nicht, wie er sich abzehrt, Miss Wickfield?« frug Mrs. Heep. »Nein«, sagte Agnes und fuhr ruhig fort zu arbeiten. »Sie machen sich zu viel Sorgen um ihn. Er sieht sehr wohl aus.« Mit einem kurzen, verdrießlichen Schnaufen nahm Mrs. Heep ihren Strickstrumpf wieder vor. Sie hörte nie auf zu stricken und ließ uns keinen Augenblick lang allein. Ich war ziemlich zeitig vormittags gekommen und wir hatten immer noch 3 bis 4 Stunden bis zum Essen vor uns. Aber sie blieb sitzen und bewegte ihre Stricknadeln so eintönig, wie ein Stundenglas hätte seinen Sand laufen lassen können. Sie saß auf der einen Seite des Kamins, ich saß an dem Schreibpulte davor und auf der anderen Seite saß Agnes. So oft ich über meinen Brief nachdenkend meine Augen erhob und das nachdenkliche Gesicht Agnesens mit seinem engelhaften Ausdruck Ermutigung auf mich herabstrahlen sah, fühlte ich sofort, wie ihr böses Auge an mir vorüberschweifte und wieder zu mir zurückkehrte und dann verstohlen wieder auf das Strickzeug sank. Was sie strickte, weiß ich nicht, da ich von dieser Kunst nichts verstehe, aber es sah aus wie ein Netz. Und wie sie mit ihren Stricknadeln unermüdlich arbeitete, sah sie in dem Glanze des Feuers aus wie eine böse Zauberin, jetzt noch ohnmächtig der strahlenden Güte gegenüber, aber bald bereit, ihr Netz auszuwerfen. Bei Tische blieb sie mit derselben Unermüdlichkeit in ihrer beobachtenden Haltung. Nach dem Essen kam ihr Sohn an die Reihe, der mich, als Mr. Wickfield, er und ich alleine zusammensaßen, anschielte und sich krümmte, bis ich es kaum mehr aushalten konnte. Im Gesellschaftszimmer strickte und beobachtete die Mutter wieder. Die ganze Zeit über, wo Agnes sang und spielte, saß die Mutter am Piano. Einmal verlangte sie eine besondere Ballade, in die ihr Yuri, der in einem Lehnstuhl gähnte, ganz vernarrt sei. Und zuweilen sah sie sich nach ihm um und berichtete Agnes, dass sie von der Musik ganz entzückt sei. Aber sie sprach fast niemals, ohne ihn in irgendeiner Weise zu erwähnen. Es war offenbar, dass dies die ihr zugewiesene Pflicht war. Das dauerte bis zum Schlafengehen. Der Anblick der Mutter und des Sohnes, die wie zwei große Fledermäuse das ganze Haus mit ihrer hässlichen Gestalt überschatteten, machte mir die Nacht so unbehaglich, dass ich trotz des Strickens und alles Übrigen lieber unten geblieben wäre. Schlafen konnte ich fast gar nicht. Am nächsten Tage begann das Stricken und Beobachten von Neuem und dauerte den ganzen Tag. Ich fand nicht Gelegenheit, 10 Minuten mit Agnes zu sprechen. Ich fand kaum Zeit, ihr meinen Brief zu zeigen. Ich schlug ihr einen Spaziergang vor, aber da Mrs. Heep wiederholt über größeres Übelbefinden klagte, blieb Agnes aus Mitleid zu Hause, um ihr Gesellschaft zu leisten. Gegen Abend ging ich selbst aus, um über das nachzudenken, was ich zunächst tun sollte und zu überlegen, ob ich Agnes länger verhehlen dürfe, was mir Uriah Heep in London gesagt hatte, denn das beunruhigte mich sehr. Ich hatte die letzten Häuser der Stadt auf der Straße nach Ramsgate noch nicht ganz hinter mir, als mir durch die Dämmerung jemand nachrief. Der schleppende Gang und der knappe Überrock waren nicht zu verkennen. Ich stand still und Uriah Heep holte mich ein. »Was gibt's?« sagte ich. »Wie schnell Sie gehen«, sagte er. »Meine Beine sind ziemlich lang, aber es hat mir wirklich Mühe gekostet.« »Wohin gehen Sie?« sagte ich. »Ich wollte Sie begleiten, Master Copperfield, wenn Sie mir das Vergnügen eines Spaziergangs mit einem alten Bekannten gestatten wollen.« Mit diesen Worten und mit einer stoßenden Bewegung seines Körpers, die ebenso gut schmeichelnd als verhöhnend sein konnte, ging er neben mir weiter. »Uriah«, sagte ich nach einigem Schweigen so höflich, als ich konnte. »Master Copperfield«, sagte Uriah. »Die Wahrheit zu gestehen, Sie werden es nicht übel nehmen, ich wollte allein spazieren gehen, weil ich zu viel Gesellschaft gehabt habe.« Er sah mich von der Seite an und sagte mit einem unangenehmen Lachen, »Sie meinen die Mutter?« »Allerdings«, sagte ich. »Ach, aber Sie wissen, wir sind so niedrige Leute«, gab er zur Antwort, »und da wir uns unserer Niedrigkeit bewusst sind, müssen wir wirklich Sorge tragen, dass wir nicht gegen die, welche nicht so niedrig sind, zu kurz kommen. In der Liebe gelten alle Listen, Sir.« Er erhob die großen Hände, bis sie das Kinn berührten, rieb sie sanft und lachte leise in sich hinein, und dabei sah er einem bösartigen Pavian so ähnlich, wie es bei einem Menschen nur möglich ist. »Sehen Sie«, fuhr er fort, »Sie sind ein gefährlicher Nebenbuhler, Master Copperfield. Sie waren das immer, das wissen Sie. Beobachten Sie Miss Wickfield und vernichten Sie das Behagen Ihrer Häuslichkeit meinetwegen«, sagte ich. »Ach, Master Copperfield, das sind harte Worte.« »Drücken Sie meine Meinung aus, wie Sie wollen«, sagte ich. »Sie wissen so gut wie ich, was ich sagen will, Uriah.« »Oh nein, Sie müssen es selbst in Worte bringen«, sagte er. »Wahrhaftig, ich könnte es nicht.« Glauben Sie etwa, sagte ich und gab mir alle Mühe, Agnesens wegen sehr gemäßigt gegen ihn aufzutreten, dass ich Miss Wickfield anders betrachte, denn als eine sehr teure Schwester? »Sehen Sie, Master Copperfield«, entgegnete er, »ich bin nicht verpflichtet, diese Frage zu beantworten. Es ist das vielleicht der Fall, aber es ist vielleicht auch nicht der Fall.« Etwas, was der niedrigen List in seinem Gesicht und seinen schattenlosen Augen ohne den Gedanken einer Wimper gleichgekommen wäre, habe ich nie gesehen. »So hören Sie«, sagte ich, »um Miss Wickfields Willen«, »Meine Agnes«, rief er mit einer krampfhaften, eckigen Verdrehung seines Leibes aus, »wollen Sie so sein, Sie Agnes zu nennen, Master Copperfield?« »Um Agnes Wickfields Willen, der Himmel segne Sie.« »Dank für diesen Segen, Master Copperfield«, unterbrach er mich. »Ich will Ihnen sagen, was ich unter allen anderen Umständen ebenso gut, ich weiß nicht wem, gesagt hätte, meinetwegen Meister Hämmerling.« »Wem, Sir?«, sagte Uriah mit vorgestrecktem Halse und die Hände ans Ohr haltend. »Dem Henker«, sagte ich, »die unwahrscheinlichste Person, an die ich denken konnte, obgleich sein Gesicht mir den Gedanken ganz natürlich geboten hatte. Ich bin mit einer anderen jungen Dame verlobt. Ich hoffe, das genügt Ihnen.« »Auf Ihre Seligkeit?«, sagte Uriah. Ich wollte entrüstet meiner Erklärung die verlangte Bekräftigung geben, als er meine Hand ergriff und sie drückte. »Ach, Master Copperfield«, sagte er, »wenn Sie die Herablassung gehabt hätten, mein Vertrauen zu erwidern, als ich an jenem Abende, wo ich Ihnen durch mein Schlafen vor dem Feuer so viel Unbequemlichkeit machte, die Fülle meines Herzens vor Ihnen ausschüttete, hätte ich nie Zweifel in Sie gesetzt. Da es so ist, will ich die Mutter gleich wegnehmen und nur zu glücklich sein. Ich weiß, Sie entschuldigen die Vorsichtsmaßregeln der Liebe, nicht wahr? Wie schade, Master Copperfield, dass Sie sich nicht herabließen, mein Vertrauen zu erwidern. Ich habe Ihnen gewiss jede Gelegenheit gegeben, aber Sie haben sich nie bis zu mir herabgelassen, so sehr ich es gewünscht hätte. Ich weiß, Sie haben mich nie so gern gehabt wie ich Sie.« Solange diese ganze Rede dauerte, drückte er mir mit seinen feuchten, fischigen Fingern die Hand, während ich mir alle mögliche Mühe gab, sie ihm zu entziehen. Aber das gelang mir nicht im Mindesten. Er zog sie unter den Ärmel seines maulbeerfarbigen Überrocks und ich ging fast gezwungen Arm in Arm mit ihm. »Wollen wir umkehren?«, sagte Uriah und drehte mich nach der Stadt um, die jetzt der aufgehende Mond die fernen Fenster versilbernd beschien. »Ehe wir von der Sache abbrechen, muss ich Ihnen sagen«, fing ich nach einem ziemlich langen Schweigen wieder an, »dass ich der Meinung bin, Agnes Wickfield ist so hoch über Ihnen und so erhaben über alle Ihre Ansprüche wie dieser Mond dort.« »Friedlich, nicht wahr?«, sagte Uriah. »Sehr. Jetzt gestehen Sie, Master Copperfield, dass Sie mich nicht haben so leiden können, wie ich Sie leiden konnte. Die ganze Zeit über haben Sie mich für zu niedrig gehalten, und das wundert mich nicht.« »Ich liebe Beteuerungen der Demut nicht, überhaupt keine Beteuerungen«, erwiderte ich. »Das höre man«, sagte Uriah, der in dem Mondschein ganz schwammig und bleifarben aussah. »Wusste ich's nicht, aber wie wenig denken Sie an die berechtigte Demut einer Person in meiner Stellung, Master Copperfield. Vater und ich wurden beide in einer Stiftsschule für Knaben erzogen und meine Mutter ging in eine Freischule. Sie lehrten uns allerlei Demut, nicht viel anders sonst, von Morgen bis Abend. Wir sollten uns demütigen vor der Person und demütigen vor jener und unsere Mützen hier abziehen und unsere Verbeugung machen dort und immer unsere Stellung kennen und vor denen, die über uns stehen, hübsch bescheiden sein. Und deren waren so viele. Der Vater bekam die Medaille für seine Bescheidenheit, auch ich. Der Vater wurde Küster, weil er demütig war. Er hatte unter den vornehmen Leuten den Ruf eines so passenden Benehmens, dass sie ihn anstellten. »Sei demütig, Uriah«, sagte der Vater stets zu mir, »und du wirst es zu was bringen.« Das wurde dir und mir immer in der Schule vorgepredigt und es findet am meisten Anklang. Sei demütig, sagte der Vater, und du wirst es zu was bringen. Und wirklich hatte er nicht Unrecht. Mir fiel es heute zum ersten Male ein, dass diese verabscheuungswürdige Hülle falscher Demut woanders ihren Ursprung haben könnte als in der Familie Hieb. Ich hatte die Ernte gesehen, aber nie an den Samen gedacht. Als ich noch ein ganz junger Mensch war, sagte Uriah, erfuhr ich, was mit Demut auszurichten ist, und ich gewöhnte sie mir an. Ich hielt mit meinem Lernen bei einem bescheidenen Punkt still und sagte, hier hört's auf. Als sie mir anboten, Lateinisch zu lernen, da hütete ich mich wohl, es anzunehmen. Die Leute sehen's gern, wenn sie über einem stehen, sagte der Vater. Darum halte dich unten. Ich bin jetzt noch eine sehr bescheidene Person, Master Copperfield, aber ich besitze einige Macht. Und er sagte dies, ich merkte es an seinem vom Mondschein erhellten Gesicht, um mir zu verstehen zu geben, dass er durch den Gebrauch dieser Macht sich zu belohnen entschlossen sei. An seiner Niederträchtigkeit, seiner List und seiner Bosheit hatte ich nie gezweifelt. Aber ich begriff jetzt zum ersten Mal, welch ein niedriger, unnachgiebiger und rachsüchtiger Geist in ihm durch die frühzeitige und langjährige Unterdrückung genährt worden war. Die Auseinandersetzung seiner Jugendverhältnisse hatte wenigstens die angenehme Folge, dass er die Hand von meinem Arm nahm, um sich abermals das Kinn zu streicheln. So wie ich ihn einmal so weit los war, beschloss ich, keine neue Annäherung zu dulden, und wir kehrten nebeneinander nach der Stadt zurück, ohne unterwegs viel Worte zu verlieren. Ob ihn das von mir gehörte oder der Rückblick in seine Jugend aufgeheitert hatte, weiß ich nicht, aber er war in etwas gehobener Stimmung. Er sprach bei Tische mehr als gewöhnlich, frug seine Mutter, die von dem Augenblick seines Wiedererscheinens im Hause nicht mehr auf Wache war, ob er nicht zu alt werde für einen Junggesellen, und warf einmal auf Agnes einen solchen Blick, dass ich mein alles für die Erlaubnis gegeben hätte, ihn zu Boden schlagen zu dürfen. Als wir drei Männer nach dem Essen allein waren, hob sich seine Laune noch mehr. Er hatte wenig oder keinen Wein getrunken, und ich vermute, es war die Keckheit des Sieges, vielleicht gesteigert durch die Versuchung, meine Anwesenheit zur Entfaltung seiner Macht zu benutzen, was ihn so aufregte. Ich hatte gestern bemerkt, dass er Mr. Wickfield zum Trinken zu verführen suchte, und gehorsam einem Blick, den Agnes mir zugeworfen, hatte ich mich selbst auf ein Glas beschränkt und dann vorgeschlagen, zu den Damen zu gehen. Ich wollte heute dasselbe tun, aber Uriah kam mir zuvor. »Wir sehen nur selten unseren gegenwärtigen Gast, Sir«, sagte er, zu Mr. Wickfield gewendet, der im schärfsten Abstich mit ihm am anderen Ende des Tisches saß, »und ich würde vorschlagen, seine Anwesenheit mit noch einem oder zwei Glas Wein zu feiern, wenn Sie nichts dawider haben. Mr. Copperfield, auf Ihr Wohl und Ihre Gesundheit!« Ich musste anstandshalber die Hand annehmen, die er mir über den Tisch entgegenstreckte, und dann ergriff ich mit ganz anderen Gefühlen die Hand meines geknickten alten Freundes, seines Kompagnons. »Nun, Kompagnon«, sagte Uriah, »wenn ich mir die Freiheit nehmen darf, wollen Sie nicht auch noch einen passenden Toast ausbringen?« Ich will nicht näher beschreiben, wie Mr. Wickfield zuerst meine Tante, dann Mr. Dick, dann die Dr. Commons, dann Uriah leben hieß und jeden Toast doppelt trank, wie er seine eigene Schwäche recht wohl fühlte, aber sich vergeblich bemühte, ihrer Herr zu werden, wie seine Scham über Uriahs Benehmen und der Wunsch, ihn nicht zu reizen, in ihm kämpfte, wie Uriah mit offenbarem Frohlocken sich wand und krümmte und ihn vor mir zur Schau stellte. Der Anblick schnitt mir tief in das Herz, und es niederzuschreiben widersteht meiner Hand. »Nun, Kompagnon«, sagte Uriah endlich, »jetzt will ich noch einen anderen Toast ausbringen, und ich erlaube mir, um Passgläser zu bitten, denn er soll der göttlichsten ihres Geschlechts gelten.« Der Vater hielt sein leeres Glas in der Hand. Ich sah, wie er es niedersetzte, wie er das Bild ansah, das ihr so ähnlich war, die Hand auf die Stirn legte und in den Lehnstuhl zurücksank. Es ist viel gewagt, von einem so geringen Menschen, wie ich bin, ihre Gesundheit auszubringen«, fuhr Uriah fort, »aber ich bewundere sie, ich bete sie an.« Kein physischer Schmerz, der ihres Vaters graues Haupt hätte treffen können, konnte mir schrecklicher sein als die geistige Qual, die er vergeblich zu verbergen suchte. »Agnes«, sagte Uriah, der entweder nicht auf ihn sah oder seine Gebärde nicht begriff, »Agnes Wickfield ist, darf ich wohl sagen, die göttlichste ihres Geschlechts. Darf ich unter Freunden offenherzig sein? Ihr Vater zu sein ist eine stolze Auszeichnung, aber ihr Gatte?« »Möge ich nie wieder einen solchen Schrei hören als denjenigen, mit welchem ihr Vater vom Tische aufstand.« »Was gibt's?« sagte Uriah und wurde totenblass. »Sie sind doch nicht am Ende verrückt geworden, Mr. Wickfield, hoffe ich. Wenn ich sage, ich besitze so viel Ehrgeiz, um Ihre Agnes zu meiner Agnes zu machen, so habe ich dazu so gut ein Recht wie jeder andere.« Ich hielt Mr. Wickfield mit meinen Armen umschlungen, beschwor ihn bei allem, woran ich denken konnte, und am öftesten bei seiner Liebe zu Agnes sich ein wenig zu beruhigen. Er war wie wahnsinnig, zerraufte sich das Haar, schlug sich vor die Stirn, versuchte sich von mir loszureißen, erwiderte kein Wort, blickte niemanden an und sah niemanden, blind gegen etwas, was er nicht wusste, ankämpfend, das Gesicht ganz verzerrt und mit starrenden Augen. Ein schreckliches Schauspiel. Ich beschwor ihn, unzusammenhängend, aber in der inbrünstigsten Weise sich nicht dieser Leidenschaftlichkeit hinzugeben, sondern mich anzuhören. Ich bat ihn, an Agnes zu denken, mich mit Agnes in Verbindung zu bringen, sich zu erinnern, wie Agnes und ich zusammen aufgewachsen, wie ich sie ehrte und liebte und sie seine Freude und sein Stolz sei. Ich versuchte, ihr Bild ihm in jeder Gestalt vorzuführen. Ich warf ihm sogar vor, nicht Festigkeit genug zu besitzen, um ihr den Anblick einer solchen Szene zu ersparen. Vielleicht gelang es mir, ihn zu beruhigen, oder seine Leidenschaftlichkeit erschöpfte sich in sich selbst, aber allmählich sträubte er sich weniger und sah mich an, anfangs ohne mich zu kennen, dann mit dankbarem Ausdruck in den Augen. Endlich sagte er, »Ich weiß, Trotwood, mein Lieblingskind und Sie, ich weiß. Aber sehen Sie ihn an.« Er wies auf Uriah, der blass und mürrisch in einer Ecke stand, offenbar sehr überrascht über seine Täuschung. »Sehen Sie meinen Quälgeist«, fuhr er fort. »Vor ihm habe ich Schritt für Schritt guten Namen und Ruf, Friede und Ruhe, Haus und Familie aufgegeben. Ich habe für Sie Namen und Ruf und Friede und Ruhe und Haus und Familie erhalten«, sagte Uriah mit der verdrießlichen Miene eines Geschlagenen, aber auch mit dem Bemühen, seine Unvorsichtigkeit wieder gut zu machen. »Seien Sie nicht närrisch, Mr. Wickfield. Wenn ich ein bisschen weiter gegangen bin, als Sie geahnt haben, so kann ich doch wohl wieder umkehren. Es ist kein Schade geschehen.« »Ich forschte bei allem nach einfachen Beweggründen«, sagte Mr. Wickfield, »und ich begnügte mich mit dem Bewusstsein, ihn mit Beweggründen der Selbstsucht an mich gefesselt zu haben. Aber sehen Sie ihn, oh, sehen Sie ihn an in seiner wahren Gestalt!« »Sie täten besser, ihn zum Schweigen zu bringen, Copperfield«, rief Uriah und wies mit seinem langen Zeigefinger auf seinen Kompagnon. »Er wird gleich etwas sagen, merken Sie es wohl, was ihm später leid tun wird, gesagt und Ihnen gehört zu haben.« »Ich will alles sagen«, rief Mr. Wickfield mit der Miene der Verzweiflung. »Warum sollte ich nicht in der Macht aller Welt sein, wenn ich einmal in Ihrer Macht bin?« »Achten Sie auf mich, sage ich Ihnen«, sagte Uriah und wendete sich wieder warnend an mich. »Wenn Sie ihn nicht bewegen zu schweigen, sind Sie nicht sein Freund. Warum dürfen Sie nicht in der Macht aller Welt sein, Mr. Wickfield? Weil Sie eine Tochter haben. Sie und ich wissen, was wir wissen, nicht wahr? Lassen Sie solche Dinge ruhen. Wer will sie zur Sprache bringen? Ich gewiss nicht. Sehen Sie nicht, dass ich so bescheiden bin, als es nur möglich ist? Ich sage Ihnen ja, wenn ich zu weit gegangen bin, so tut es mir leid. Was wollen Sie mehr, Sir?« Ach, Trotwoods, Trotwoods, rief Mr. Wakefield die Hände ringend aus, wie tief ich gesunken bin, seitdem ich sie zuerst in diesem Hause sah. Ich war damals auf dem Wege nach abwärts, aber welch wüste Strecke habe ich seitdem zurückgelegt. Schwaches Gewähren lassen hat mich zugrunde gerichtet. Ein Schwelgen in der Erinnerung und ein Schwelgen im Vergessen. Mein natürlicher Schmerz um die Mutter meines Kindes wurde zu einer Krankheit. Alles, was ich berührte, habe ich angesteckt. Ich habe elend gemacht, was ich am teuersten liebe. Ich weiß es, und Sie wissen es. Ich hielt es für möglich, dass ich ein Wesen in dieser Welt wahrhaft lieben könnte, ohne die übrigen zu lieben. Ich hielt es für möglich, dass ich für ein geschiedenes Wesen wahrhaft trauern könnte, ohne Teil an dem Schmerz aller anderen Trauernden zu nehmen. So sind die Lehren meines Lebens verfälscht worden. Ich habe von meinem eigenen kranken, schwachen Herzen gezehrt, und es hat von mir gezehrt. Geizend mit meinem Gram, geizend mit meiner Liebe, selbstsüchtig in der elenden Scheu vor der dunklen Seite der beiden Gefühle. Oh, sehen Sie, welche Ruine ich bin, und hassen Sie mich, verabscheuen Sie mich. Er sank in einen Stuhl und schluchzte leise. Seine Aufregung schwand immer mehr. Uriah kam jetzt aus der Ecke. »Ich weiß nicht, was ich alles in meiner Verblendung getan habe«, sagte Mr. Wakefield und streckte die Hände aus, als wollte er mein Verdammungsurteil bittend abwehren. »Er weiß es am besten«, er meinte Uriah Heep, »denn er hat immer als Einflüsterer hinter mir gestanden. Sie sehen, welcher Mühlstein er um meinen Hals ist. Sie finden ihn in meinem Hause. Sie finden ihn in meinem Geschäft. Sie hörten ihn nur vor wenigen Minuten. Was habe ich mehr zu sagen?« »Sie haben nicht nötig, so viel oder nur halb, so viel oder nur überhaupt etwas zu sagen«, bemerkte Uriah halb trotzig und halb kriechend. »Sie hätten gar nicht so viel Aufsehens davon gemacht, wenn nicht der Wein gewesen wäre. Sie werden morgen besser darüber denken. Wenn ich zu viel gesagt habe oder mehr als ich wollte, was tut das? Ich habe es ja wieder zurückgenommen.« Die Tür ging auf und Agnes glitt herein, ohne eine Spur von Farbe auf ihrem Gesicht, legte ihren Arm um seinen Hals und sagte mit gefasster Stimme, »Vater, du bist nicht wohl, komm mit mir.« Er legte seinen Kopf auf ihre Schulter, als ob ihn tiefe Beschämung bedrückte, und verließ mit ihr das Zimmer. Ihre Augen begegneten meinen einen Augenblick lang, aber ich erkannte, wie viel sie von dem Geschehenen wusste. »Ich hätte nicht gedacht, dass er es gleich so übel aufnehmen würde, Master Copperfield«, sagte Uriah, »aber es ist nichts. Morgen werden wir wieder gute Freunde sein. Es ist zu seinem Besten. Ich sorge in aller Bescheidenheit für sein Bestes.« Ich gab ihm keine Antwort und ging hinauf in das stille Zimmer, wo Agnes so oft neben mir, wenn ich studierte, gesessen hatte. Es kam niemand, bis es spät nachts wurde. Ich nahm ein Buch und versuchte zu lesen. Ich hörte die Uhren 12 schlagen und las immer noch, ohne zu wissen, was, als Agnes Hand mich berührte. »Du reisest morgen frühzeitig ab, Trotwood. Lass uns jetzt Abschied nehmen.« Sie hatte geweint, aber ihr Antlitz war jetzt so ruhig und schön. »Der Himmel segne dich«, sagte sie und gab mir die Hand. »Teuerste Agnes«, antwortete ich, »ich sehe, du wünschest nicht von heute Abend zu sprechen, aber lässt sich gar nichts tun?« »Wir müssen unser Vertrauen in Gott setzen«, gab sie zur Antwort. »Kann ich nichts tun, ich, der immer mit seinen kleinen Schmerzen zu dir kommt?« »Und die meinigen umso viel leichter macht«, erwiderte sie. »Nein, lieber Trotwood.« »Liebe Agnes«, sagte ich, »es ist eine Anmaßung von mir, der so arm an allem ist, wo du so reich bist, an Gutheit, an Entschlossenheit, an allen edlen Eigenschaften, an dir zu zweifeln oder dir Ratschläge zu erteilen. Aber du weißt, wie sehr ich dich liebe und wie viel ich dir verdanke. Du wirst dich niemals einem missverstandenen Pflichtgefühl aufopfern, Agnes?« Einen Augenblick lang, viel aufgeregter, als ich sie je gesehen, entfernte sie ihre Hand von mir und trat einen Schritt zurück. Sprich es aus, dass du an so etwas nicht denkst, geliebte Agnes, die du mir viel mehr bist als Schwester. Denke an die unschätzbare Gabe eines solchen Herzens, wie das deine ist, einer solchen Liebe wie die deine. Oh, noch viele, viele Jahre später habe ich dieses Gesicht mit dem schnell verschwindenden, nicht verwunderten, nicht anklagenden, nicht bedauernden Blick gesehen. Oh, noch lange, lange Zeit später sah ich diesen Blick zu dem lieblichen Lächeln werden, mit welchem sie mir sagte, sie habe ihretwegen keine Furcht und ich brauche auch keine zu haben, von mir Abschied nahm und mich Bruder nannte und verschwunden war. Der Tag war noch nicht angebrochen, als ich vor dem Gasthofer auf die Landkutsche stieg. Der Tag graute eben, als wir abfahren wollten, und da, als ich an sie dachte, tauchte durch die Dämmerung Uriahs Kopf hervor. »Copperfield«, sagte er mit einem heisern Flüstern, als er sich an dem eisernen Geländer des Daches festhielt, »ich glaubte, Sie würden es gern hören vor Ihrer Abreise, dass wir wieder einig sind. Ich war heute früh in seinem Zimmer und habe alles in Ordnung gebracht. Obgleich ich nur ein niedriger Mann bin, bin ich ihm doch nützlich gewesen, und er versteht sich auf sein Interesse, wenn er nicht berauscht ist. Was für ein angenehmer Mann er doch im Grunde ist, Master Copperfield!« Ich erwiderte ihm bloß, dass ich mich freue, dass er ihn um Verzeihung gebeten habe. »Ja, natürlich«, sagte Uriah, »bei einer niedrigen Person, was ist da eine Bitte um Verzeihung? So leicht! Noch eins, sagen Sie mir, mit einem Zucken, haben Sie wohl manchmal eine Birne abgepflückt, ehe sie reif war, Master Copperfield?« »Ich glaube wohl«, gab ich zur Antwort. »Das tat ich gestern Abend«, sagte Uriah, »aber sie wird schon noch reif werden. Nur abwarten muss man es. Ich kann warten.« Nach einem wortreichen Abschied stieg er wieder hinunter, als der Kutscher sich auf den Bock setzte. Ich weiß nicht, ob er etwas aß, um der rauen Morgenluft entgegenzuwirken, aber er machte mit seinem Munde Bewegungen, als ob die Birne schon reif sei, und er die Lippen danach schmatzte. Ende von Abschnitt 2, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 16. Januar 2025.